CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 12. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Immanuel Kant, 1724 bis 1804. Königsberg, 5 Uhr morgens. Pünktlich auf die Minute verlässt Immanuel Kant das Bett, nimmt sein Frühstück ein und beginnt in geregeltem Rhythmus seinen Tagesablauf. Arbeiten in der Studierstube, danach Vorlesungen in der Universität, bis pünktlich um 12.15 Uhr von der Köchin zu Tisch gebeten wird. Nicht selten werden dazu Freunde empfangen, nie weniger als 3 und nie mehr als 9. Denn gemäß der griechischen Regel soll die Zahl der Gäste nie jene der Grazien unter noch jene der Musen überschreiten. Im Anschluss an das Mittagsmahl wird der tägliche Spaziergang zelebriert, nachdem, so sagt man, die Königsberger ihre Uhr stellen können. Anschließend widmet sich der Professor erneut bis zum Einbruch der Dämmerung seinen Studien. Selbst das Schlafengehen um Punkt 10 Uhr ist ein streng geregeltes Ritual. Häufig wird Immanuel Kant als pedantischer, an einen regelmäßigen Tagesablauf gebundener Professor dargestellt, der sich mit preußischer Beflissenheit ganz auf seine Arbeit konzentrierte. Doch das Bild eines trockenen Katederphilosophen mit wunderlichen Marotten ist eine Überzeichnung. Am 22. April 1724 wird Immanuel Kant in Königsberg geboren. Und weil im altpreußischen Kalender an diesem Tag Emanuel eingetragen ist, wird der Junge auf diesen Namen getauft. Immanuel Kant ist bis ins hohe Alter sehr stolz auf die Bedeutung seines Namens, der übersetzt »Gott ist mit ihm« heißt. Allerdings ändert er ihn später in Immanuel, da er diese Version für die korrekte Wiedergabe des hebräischen Originals hält. Der bedeutende Philosoph Immanuel Kant stammt nicht etwa aus akademischen Kreisen. Seine Eltern sind bescheidene Handwerksleute, Riemermeister Johann Georg Kant und seine Ehefrau Anna Regina. Das Elternhaus ist stark pietistisch geprägt. Dank seiner Mutter, einer aufgeschlossenen und liebevollen Frau, genießt Kant eine sehr behütete Kindheit. 1732, im Alter von 8 Jahren, kommt Immanuel auf das Friedrichskolleg. Hier soll er auf ein späteres Theologiestudium vorbereitet werden. Disziplin, Zucht und Ordnung lernt der junge Kant in dieser streng pietistischen Institution kennen, deren Zöglinge sich alle nach einem strikten Stundenplan zu richten haben. Bis ins hohe Alter pflegt Kant zu sagen, Schrecken und Bangigkeit überfallen mich, wenn ich an jene Jugendsklaverei zurückdenke. Als der Junge 13 Jahre alt ist, trifft ihn ein schwerer Schicksalsschlag. Seine über alles geliebte Mutter stirbt. Doch trotz ihres frühen Todes wurde Kant durch sie deutlich geprägt. Sein Respekt für die Wissenschaft und seine tugendhafte und arbeitsame Lebensweise gehen auf ihre Erziehung zurück. Im Jahr 1740 beginnt Kant sein Studium der Philosophie, Mathematik und Theologie an der Albertina, der Königsberger Universität. Die Immatrikulation ist für ihn ein sozialer Aufstieg. Er, der Sohn eines Handwerksmeisters, hat es geschafft, in die akademische Zunft, die Zunft der Literati, aufgenommen zu werden. Sein Studium finanziert er durch Privatstunden und durch Gewinne beim Billard. Im Spiel findet Kant Zerstreuung. Und dank seiner vortrefflichen Geschicklichkeit geht er selten ohne Gewinn nach Hause. Nach dem Abschluss des Studiums fristet Kant sein Dasein zunächst als Hauslehrer im Umkreis von Königsberg. In dieser Zeit verfasste er auch seine ersten naturphilosophischen Schriften. 1755 promoviert Kant mit einer Arbeit über das Feuer, De Igne, und habilitiert sich mit einer Abhandlung über die ersten Grundsätze der metaphysischen Erkenntnis, Nova Dilucidatio. Als Privatdozent kann er nun Vorlesungen halten. Die folgenden 41 Jahre lehrt Kant an der Königsberger Universität. Da zu damaliger Zeit ein Dozent kein geregeltes Gehalt bezieht, sondern seinen Lebensunterhalt mit den Hörgebühren seiner Studenten bestreiten muss, hängt das Einkommen von der Beliebtheit seiner Vorlesungen ab. Obwohl Kants Hörsäle von Anfang an immer gut gefüllt sind und er deshalb über ein solides Einkommen verfügt, lebt er in einfachen Verhältnissen. Seine ganze Aufmerksamkeit gehört den Wissenschaften. Er lehrt Logik, Metaphysik, Mathematik, Physik, Geographie und Ethik. Königsberg war die Hauptstadt des Herzogtums Preußen, beherbergte die wichtigen Institutionen der Regierung und besaß einen internationalen Handelshafen. Die Regierung hatte eher feudalen als neuzeitlichen Charakter. Das politische Klima, das zu Kants Jugendjahren in seiner Heimatstadt geherrscht hat, war alles andere als aufgeklärt. Aufgrund seiner geografischen Lage war Königsberg von militärischen Auseinandersetzungen immer weitgehend verschont geblieben. Erst als Friedrich II. Im Siebenjährigen Krieg eine Schlacht gegen die russische Armee verliert, wird Königsberg auch militärisch relevant. Am 22. Januar 1758 zieht der russische General William Fermor feierlich in die Stadt ein. Dies ist der Beginn einer mehrjährigen russischen Besetzung, mit der sich das kulturelle Klima der Stadt vollkommen wandeln sollte. Alle Beamten müssen einen Treueeid auf Zarin Elisabeth schwören. Der Rubel und auch die russischen Feiertage werden eingeführt. Mit den russischen Offizieren fließt aber auch Geld in die Stadt, was den Konsum und das gesellschaftliche Leben deutlich belebt. Die Offiziere besuchen viele Vorlesungen und die Professoren werden zu offiziellen Empfängen und Bällen eingeladen. Tischgesellschaften, Masken, Bälle und andere imposante Feierlichkeiten sind groß in Mode. Auch Kant hat Anteil an dem neu aufgekommenen Luxus in Königsberg. Seine finanzielle Lage bessert sich deutlich und er ist ein gern gesehener Gast der Königsberger Oberschicht. Er genießt die Gesellschaft unter den kultivierten Edelleuten und brilliert als eleganter Magister mit Charme, Humor, ausgezeichneter Belesenheit und einem unerschöpflichen Vorrat an unterhaltenden und lustigen Anekdoten. Kant wandelt sich zum Lebemann, der gerne Karten spielt, Theatervorstellungen und Konzerte besucht. Er gilt als galant, legt hohen Wert auf sein Äußeres und trägt Kleider nach der neuesten Mode. Kant ist ein angesehener Bürger. Doch ihn bedrückt die Tatsache, dass seine universitäre Laufbahn nicht recht weitergehen will. Seine erste Bewerbung auf den Lehrstuhl für Logik und Metaphysik in Königsberg scheitert. Als ihm einige Jahre später der Lehrstuhl für Dichtkunst angeboten wird, lehnt er ab. Ebenso schlägt er auch Einladungen aus, 1769 in Erlangen und 1770 in Jena zu lehren. Zu tief verwurzelt ist er im gesellschaftlichen Leben in Königsberg, das er um keinen Preis aufgeben will. Erst im Alter von 46 Jahren, da lehrt Kant schon seit 15 Jahren an der Königsberger Universität, erhält er den lang ersehnten Ruf zum Professor für Logik und Metaphysik. Im Dezember 1786 wird er als auswärtiges Mitglied in die Berliner Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Mit seinem guten Einkommen hätte Kant sicherlich an Heirat und Familie denken können. Der zurückhaltende Professor bleibt jedoch sein Leben lang Junggeselle. Zwar hat er zweimal eine Dame in sein Herz geschlossen, sich auch zu einem Antrag durchringen können, aber mit der Durchführung zögert er so lange, bis die Damen das Interesse verlieren. Kant ist bereits über 40, als er sich den pedantisch geregelten Tagesablauf angewöhnt. Aus dem Lebemann mit exklusivem Savoir-vivre wird ein Mann des Prinzips mit festem Lebensrhythmus. Um diese Zeit lernt er auch seinen treuen Freund Green kennen, dem er regelmäßig Besuche abstattet, um mit ihm seine philosophischen Gedanken zu diskutieren. Wie der Tagesablauf, so muss auch Kants Umwelt aufs Genaueste geordnet sein. Kein Gegenstand darf auch nur ein wenig von seiner üblichen Stelle gerückt werden. Nicht minder bringen ihn Menschen aus der Fassung, die sich nicht an den festgesetzten Zeitrahmen einer Einladung halten und damit sein tägliches Programm gefährden. Zu einer steten Sorge um seine Ruhe gesellen sich auch eine eiserne Selbstdisziplin und ein ausgeprägter Hang zur Hypochondrie. Von jeher ist sein Knochenbau sehr schwach, die Muskulatur wenig ausgebildet und seine Brust eingefallen. Bereits in jungen Jahren klagt er über Atemnot und Herzrasen. Überdies sind seine Nerven so sensibel, dass bereits ein frisch gedrucktes Zeitungsblatt einen Schnupfen verursacht. Kant unterwirft seinen schwächlichen Körper so strenger Selbstbeobachtung und Eigendiagnose, dass er trotz seiner sehr schlechten körperlichen Konstitution in den Genuss eines sehr hohen Alters kommt. Am 12. Februar 1804, nur wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag, stirbt Kant, ohne den Umkreis der Stadt Königsberg jemals verlassen zu haben. Mit den Worten »Es ist gut«, schließt er für immer seine Augen. Was er hinterlässt, gehört zu den bedeutendsten Arbeiten der deutschen Philosophie. In der Entwicklung von Kants Denken unterscheidet man zwei Perioden: die vorkritische Phase bis etwa Anfang der 1770er Jahre und die kritische Phase ab 1781. Dazwischen veröffentlicht Kant 11 Jahre lang nichts. Diese Zeit wird gemeinhin als seine stumme Phase bezeichnet. Das ist die Zeit, in der er seine gewaltige moralische wie geistige Entwicklung durchlebt. Aus dem Lebemann wird ein gereifter Herr mit stiller Entschlossenheit. Das meiste, das gemeinhin heute mit dem Namen Kant verbunden wird, stammt aus der kritischen Periode. Nun ist der Begriff Kritik in diesem Zusammenhang jedoch nicht im heutigen Sinne von kritisieren zu verstehen, sondern bedeutet vielmehr Durchleuchtung, Überprüfung und Grenzbestimmung. Kants Philosophie ist der Versuch, drei grundlegende Fragen der Menschheit zu beantworten. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Die erste Frage beantwortet Kant in seiner Schrift »Kritik der reinen Vernunft«. Um deren philosophische Tragweite erkennen zu können, muss man sich den geistesgeschichtlichen Hintergrund vergegenwärtigen, der im 18. Jahrhundert vorherrschte. Unversöhnlich stehen sich zwei philosophische Systeme gegenüber: Rationalismus und Empirismus. In Deutschland ist der Rationalismus von Leibniz und Wolff vorherrschend. Diese sogenannte Vernunftphilosophie vertritt den Standpunkt: Was meine Vernunft über die Welt aussagt, das ist wahr. Es ist möglich, aus den angeborenen Grundsätzen der Vernunft heraus ein richtiges Weltbild zu entwickeln, und zwar ohne Zuhilfenahme von Erfahrung. Die Anhänger dieser Philosophie betrachten die Metaphysik, die Wissenschaft vom Übersinnlichen, daher als sichere Wissenschaft. Demgegenüber steht der Empirismus der englischen Philosophen John Locke und David Hume. Danach sind nur Sinneserfahrungen, Beobachtungen und Experimente gültige Erkenntnisquellen. Für einen konsequenten Empirismus ist eine Wissenschaft der Metaphysik unmöglich, da hierfür die Wahrnehmung keine Grundlage bietet. Kants Hauptleistung besteht darin, dass er einerseits die Grenzen beider Systeme aufzeigt, zugleich aber auch eine Brücke zwischen den beiden unversöhnlichen Konzepten schlägt. Die Wahrnehmung und der Verstand sind gleichberechtigte Quellen der Erkenntnis. Für Kant bleiben Erkenntnisse durch bloßes Nachdenken immer ein Stück weit spekulativ. Darin sieht er auch die grundlegenden Fehler der traditionellen Metaphysik. Andererseits sei eine Erkenntnis nur durch Erfahrung auch unmöglich. Schließlich bliebe ohne die Leistung des Verstandes jegliche sinnliche Wahrnehmung unzusammenhängend. Am Ende kommt er zu der bahnbrechenden Erkenntnis, dass der Mensch nicht Dinge an sich erfassen kann, sondern immer nur deren Erscheinungen. Musik In seinem Werk »Kritik der praktischen Vernunft« wendet sich Kant der zweiten Frage »Was sollen wir tun?« zu und befasst sich mit ethischen Fragestellungen. Kant betont die Würde, den Wert und die Freiheit jedes Menschen. Er geht davon aus, dass der Mensch neben einem Naturwesen eben auch ein Vernunftwesen ist. Daher kann er auch durch ein allgemeines Vernunftgesetz geleitet werden. In diesem Zusammenhang muss ein Schlagwort fallen: kategorischer Imperativ. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Im kategorischen Imperativ entwickelt Kant ein Gesetz, nach dem jeder sein Handeln moralisch beurteilen kann und zugleich überprüfen kann, ob sein eigenes Denken auch allgemeine Gültigkeit besitzt. Die letzte Frage, was dürfen wir hoffen, beantwortet Kant ambivalent. Die Vernunft kann weder die Existenz Gottes noch die Unsterblichkeit der Seele oder die Freiheit beweisen. Genauso wenig kann aber auch die Nichtexistenz dieser Ideen bewiesen werden. Diese Frage bleibt also eine Glaubensfrage. Eng mit dem Namen Kant verbunden ist der Begriff der Aufklärung. Berühmt wurde seine Definition: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Nur derjenige, der sich von den Fesseln gesellschaftlicher Konvention und Autoritäten befreit und nach seiner Vernunft handelt, ist ein mündiger Bürger. Dem Menschen wird also zugetraut, nach eigenen Maßstäben für sich und in der Allgemeinheit richtig zu handeln. Kants Werke zählen zu den inhaltsreichen und komplizierten der Weltliteratur. Seine ausführlichen Traktate sind nur schwer in verkürzter Form wiederzugeben. Der Gebrauch der deutschen Sprache in der Philosophie ist zur Zeit Kants relativ neu. Zuvor wurde ausschließlich in lateinischer Sprache publiziert. Kants Bemühung um Genauigkeit und klaren sprachlichen Ausdruck erhöht nicht gerade die Eingängigkeit seiner Traktate. Und doch beginnt mit ihm eine neue Ära der Philosophie. Er ist der wichtigste Philosoph der deutschen Aufklärung. Und auch heute noch wird er von vielen in eine Reihe mit den Weltweisen gestellt: Buddha, Konfuzius, Sokrates und eben der Mann aus Königsberg, Immanuel Kant. James Cook, 1728 bis 1779. Seit Monaten sind die Schiffszimmerleute im Hafen von Plymouth mit der Earl of Pembroke beschäftigt. Denn der ehemalige Kohlefrachter soll unter seinem neuen Namen Endeavour auf große Fahrt gehen. Umbauten schaffen Platz für Mannschaft und Mitreisende, für reichlich Proviant und wissenschaftliche Geräte. Gut 30 Meter lang ist die Barke, von geringem Tiefgang, aber auch bei schwerer See beherrschbar. Beste Voraussetzungen also für eine Reise in unbekannte Gewässer. Arrangiert wird die Expedition von der Royal Society, der renommierten naturwissenschaftlichen Gesellschaft in England. Zahlreiche Wissenschaftler sind an Bord, Botaniker, Astronomen und Naturforscher. Ihr Ziel ist die Südsee. Vordergründig geht es darum, von Tahiti aus den am 3. Juni 1769 erwarteten Sonnendurchgang des Planeten Venus zu beobachten. Doch die wahre Mission ist eine andere. Die Expedition soll sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen Südkontinent machen. Mit der Leitung wird ein knapp 40 Jahre alter Marineleutnant betraut, der bis dato in der Öffentlichkeit ein unbeschriebenes Blatt ist. Seine Erfahrungen als Seemann sind ebenso bestechend wie seine Kenntnisse in Kartographie und Astronomie. Sein Name: James Cook. Wegen dieser und zweier weiterer großer Reisen wird er als einer der größten Seefahrer und Entdecker in die Geschichte eingehen. Welch unglaublichen Aufstieg hat dieser Captain James Cook da hinter sich gebracht. Als Sohn eines schottischen Landarbeiters kommt James Cook am 27. Oktober 1728 in der Grafschaft York zur Welt. Die Familie hat 9 Kinder. Armut prägt ihren Alltag. Dass der junge James überhaupt in den Genuss von ein paar Jahren Schulbildung kommt, verdankt er dem Dienstherren seines Vaters, der das Schulgeld für den wissbegierigen Jungen übernimmt. In der Dorfschule lernt James bis zum Alter von 12 Jahren lesen, schreiben und rechnen. Nachdem er ein paar Jahre auf der Farm mitgearbeitet hat, schickt ihn sein Vater schließlich zu einem Krämer in die Lehre. James ist 18 Jahre alt, als er das Elternhaus verlässt, um eine Stelle in einem Küstenstädtchen nahe Whitby anzutreten. Zum ersten Mal hat er den Geruch des Meeres in der Nase. Gebannt schaut er zu, wie die Schiffe am Horizont vorbeiziehen. Bald steht für ihn fest, auch er will zur See fahren. Nach 1,5 Jahren bricht er seine Krämerlehre ab und heuert als Schiffsjunge auf einem der zahlreichen Kohlefrachter in Whitby an. Langsame, robuste Schiffe sind es, die da schwer beladen zwischen Newcastle upon Tyne und London verkehren. In 7 Jahren auf Kohlefrachtern bringt es Cook bis zum Untersteuermann. Dabei gilt für ihn, wie für so viele englische Seefahrer, wer sein Handwerk einmal unter den widrigen Bedingungen der stürmischen und stets unberechenbaren Nordsee gelernt hat, der braucht kein Meer der Welt mehr zu fürchten. In den ungemütlichen Wintermonaten unterziehen die Mannschaften die Schiffe einer gründlichen Überholung, bessern Planken aus und flicken die Segel. Sobald es dunkel wird, zieht es die Seemänner in die umliegenden Gasthäuser und Pubs. Nicht so Cook. Dieser verbringt die langen Winterabende über Büchern, um sich eigenständig Kenntnisse in Kartographie, Nautik und Astronomie anzueignen. 26 Jahre ist er alt, als ihm die Reederei das Kommando einer kleinen Kohlebarke anträgt. Die meisten Seeleute hätten eine solche Chance sofort beim Schopfe ergriffen, doch für Cook hat die Aufgabe wenig Reiz. Im Gegenteil, ihn drängt es danach, aus der eintönigen Routine des Kohleverschiffens auszubrechen. Im Jahr 1755 quittiert er seinen Dienst in Whitby und heuert stattdessen als Steuermannsgehilfe bei der Royal Navy an. Dort stehen einem ehrgeizigen Seemann wie ihm die weit besseren Aufstiegschancen offen. Bei der königlichen Marine erregt Cook schnell die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten. Groß gewachsen, mit markanten Gesichtszügen und energischem Auftreten sprüht er vor Tatendrang. Seine kartografischen und nautischen Kenntnisse sind ungewöhnlich für einen Seemann seines Ranges. Es vergehen gerade einmal 2 Jahre, da erhält Cook nach erfolgreich bestandener Prüfung zum Master sein erstes eigenes Kommando bei der Royal Navy. Es ist die Zeit des 7-jährigen Krieges zwischen Frankreich und Großbritannien. Beide Länder streiten vor allem um die Vorherrschaft in Nordamerika. Cook nimmt mit seinem Schiff an zahlreichen militärischen Operationen im heutigen Kanada teil. Vor allem aber kartografiert er den wilden, von Untiefen und Stromschnellen durchsetzten St. Lorenz-Strom, auf dem seetaugliche Schiffe vom Atlantik bis weit ins Landesinnere vordringen können. Dank seiner detailgenauen Aufzeichnungen können die Engländer Quebec, die mächtige französische Siedlung am St. Lorenz-Strom, von ihren Schiffen aus erfolgreich angreifen. 1762 heiratet Cook Elizabeth Batts, mit der er insgesamt 6 Kinder haben wird. Zu einem geregelten Familienleben reicht es selten. Weit mehr als die halbe Zeit seiner Ehe wird Cook auf den Weltmeeren unterwegs sein. In den folgenden Jahren widmet er sich der Kartierung Neufundlands. Im Sommer vermisst er die vor der Küste Kanadas liegende Insel, im Winter arbeitet er in England an Seekarten und Segelhandbüchern, die wegen ihrer Genauigkeit bis in die hohe Admiralität Aufsehen erregen. 1766 beobachtet Cook vor Neufundland eine Sonnenfinsternis und schickt detaillierte Aufzeichnungen an die Royal Society nach London. Die dortigen Koryphäen sind beeindruckt, über welche astronomischen Kenntnisse dieser Bauernsohn in Diensten der königlichen Marine verfügt. Und so wundert es nicht, dass bald darauf die Wahl auf Cook fällt, als die Royal Society eine Expedition in die Südsee plant, um den Sonnendurchgang der Venus zu beobachten. Und bei dieser Gelegenheit nach dem sagenumwobenen Südkontinent zu suchen. Seit der Antike wird über dessen Existenz gemutmaßt. Brauchen doch in der Vorstellung der Menschen die gewaltigen Landmassen der Nordhalbkugel ein Gegengewicht in der südlichen Hemisphäre. Aktueller Anlass für die Expedition ist eine kurz zuvor veröffentlichte Arbeit des englischen Wissenschaftlers Alexander Dalrymple. Dieser glaubte, den Beweis geführt zu haben, dass der Südkontinent in der Weite des Pazifischen Ozeans tatsächlich existiert. Welch eine Chance für England, diesen in Besitz zu nehmen. Am 26.08.1768 sticht Cook mit der Endeavour in See. An Bord ist unter anderem der junge Naturforscher Joseph Banks, der 10.000 Pfund Sterling in die wissenschaftliche Ausrüstung der Expedition gesteckt hat und später einmal Präsident der Royal Society werden sollte. Im Frühjahr des Jahres 1769 erreicht die Endeavour Tahiti. Der Empfang durch die Inselbewohner, die nicht das erste Mal Besuch von europäischen Seefahrern haben, ist überaus freundlich. Cook, Banks und die anderen Forscher studieren die Inselwelt und das Leben der Einheimischen. Am 3. Juni ist es dann soweit. Der Planet Venus wird die Sonnenscheibe durchqueren. Voller Faszination ob des Naturschauspiels sammeln die Astronomen eine Vielzahl von Messdaten. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts werden die gewonnenen Ergebnisse als Grundlage für die Bestimmung der Entfernung der Erde zur Sonne dienen. Nach 3 Monaten auf Tahiti befiehlt Cook, die Segel zu setzen und einen Südwestkurs zu steuern, mitten durch das Gebiet, in dem der Südkontinent liegen soll. Doch außer einigen kleinen Inseln gibt es in diesen Breiten kein Land. Nach 85 Tagen auf See erreicht die Endeavour die Nordostspitze Neuseelands. Ein tahitischer Begleiter, den die Engländer mit an Bord genommen haben, kann sich zu ihrer Überraschung mit den Maori, den Bewohnern Neuseelands, verständigen. Zählen doch beide zum polynesischen Kulturraum. Wiederum machen die mitgereisten Gelehrten eifrig Aufzeichnungen über Land und Leute. Dabei schwingt sich der Autodidakt Cook, der sich all sein Wissen selbst beigebracht hat, immer mehr auch zum wissenschaftlichen Kopf der Expedition auf. Und es sind seine kartografischen Vermessungen, die zeigen, dass es sich bei Neuseeland um eine Doppelinsel handelt. Im Frühjahr des Jahres 1770 bricht Cook abermals zu neuen Ufern auf und erreicht schließlich die Ostküste Australiens, die zuvor noch kein Europäer gesehen hatte. Der erste Eindruck ist enttäuschend. Karg und abweisend zeigt sich das Land, bis endlich der Blick auf eine verwinkelte Bucht fällt, die von frischem Grün gesäumt wird. Botany Bay tauft die Expedition den Landeplatz. Die behende hüpfenden Kängurus lösen ungläubiges Staunen aus. Sogleich beginnt der Naturforscher Banks, die außergewöhnliche Flora und Fauna zu erfassen. Auch kommt es zum Kontakt mit den Ureinwohnern Australiens, die aus Sicht der Expeditionsteilnehmer auf einer erbärmlich niedrigen Kulturstufe stehen. Cook nimmt den neuen Erdteil für die englische Krone in Besitz. Wenige Jahre später wird an der Botany Bay das erste englische Sträflingslager in Australien entstehen. Sein Name Sydney. Cook weiß, dass er mit Australien, dessen Nordküste ohnehin seit längerem bekannt ist, keineswegs den Südkontinent gefunden hat. Dieser muss tief im Süden des endlosen Pazifischen Ozeans liegen. Inzwischen denkt Cook an die Rückkehr nach England, jedoch nicht ohne die mehr als 2000 Meilen lange Ostküste Australiens kartografisch zu erfassen. Von neuem setzt die Endeavour ihre Segel. Plötzlich wird Cook aus dem Schlaf gerissen. Das Schiff ist auf Grund gelaufen, mitten im tückischen Great Barrier Reef, das wegen seiner messerscharfen, nur wenig unter dem Meeresspiegel liegenden Korallenfelsen noch heute als eines der gefährlichsten Fahrwasser der Welt gilt. Die Endeavour sitzt fest. In den Rumpf dringt Wasser ein. Unter der Besatzung greift Panik um sich. In dieser verzweifelten Situation beweist Cook, über welche Führungsqualitäten er verfügt. Gelassenheit und Zuversicht ausstrahlend erteilt er die Befehle. Tonnenweise lässt er Ladung über Bord werfen. Und tatsächlich, das Schiff hebt sich und kommt frei. Nach notdürftiger Reparatur an der australischen Küste kann die Endeavour schließlich ihre Reise fortsetzen. Von den 94 Mann Besatzung, mit denen Cook vor mehr als 2 Jahren in Plymouth ausgelaufen ist, sind fast alle noch am Leben. Kein einziger ist an Skorbut gestorben. Dabei rafft die Seemannskrankheit im 18. Jahrhundert regelmäßig ganze Mannschaften dahin. Auslöser der Krankheit ist der über Monate dauernde Vitamin-C-Mangel, dem die Schiffsbesatzungen angesichts der schlechten Proviantierung ausgesetzt sind. Cook ist einer der ersten Kapitäne, der gezielt vitaminreiche Nahrungsmittel an Bord schafft, wie etwa Sauerkraut oder einen Orangenextrakt. Bevor es zurück nach England geht, will Cook die inzwischen schon arg mitgenommene Endeavour general überholen. Im Herbst 1770 geht er vor der holländischen Kolonie Batavia, dem heutigen Jakarta, vor Anker. Nach so vielen Monaten der Einsamkeit lassen es sich die Seeleute nicht nehmen, sich den Vergnügungen in Batavia hinzugeben. Cooks Speiseplan konnte die Männer vor Skorbut schützen, aber jetzt fallen in kürzester Zeit 30 Mann dem Tropenfieber und anderen Krankheiten zum Opfer. Mit den übrigen erreicht er am 12. Juli des Jahres 1771 England. Gleich nach der Ankunft wird Cook zum Commander seiner Majestät befördert und dem König höchstpersönlich vorgestellt. Die Reise war ein voller Erfolg. Cooks wissenschaftliche Aufzeichnungen bestechen durch Detailtreue und Gründlichkeit. Und doch sieht er sich der Kritik ausgesetzt. Er habe die südlichen pazifischen Breiten, in denen es den Südkontinent doch geben müsse, nur ungenügend erforscht. Schon ein Jahr später bekommt Cook die Gelegenheit, ein weiteres Mal nach der legendären Landmasse zu suchen. Als Expeditionsschiff dient wiederum eine umgebaute Kohlebarke, getauft auf den Namen Resolution. Eisige Kälte hält die Resolution gefangen. Eisberge ragen in immer geringeren Abständen aus dem Wasser. In der stürmischen See kämpfen die Steuerleute mit höchster Konzentration darum, keinen der weißen Riesen zu rammen. Mit 71 Grad, 10 Minuten bestimmt der Navigator die Position des Breitengrades, als Cook schließlich den Befehl zur Umkehr gibt. Für lange Zeit wird sich kein Schiff weiter in das antarktische Eismeer hineinwagen. Für Cook war es bereits das 3. Mal, dass er auf dieser Expedition über den südlichen Polarkreis hinausgesegelt ist. Von einem bewohnbaren Südkontinent keine Spur. Damit ist endgültig bewiesen, dass dieser in das Reich der Sagen gehört, nicht jedoch auf eine Seekarte. Die Eiswüste der Antarktis werden Forscher erst sehr viel später zu Gesicht bekommen. Zwischen den Vorstößen Richtung Polarkreis steuert Cook immer wieder tropische Gefilde an, damit sich die Mannschaft erholen kann. So kehrt er nach Tahiti und Neuseeland zurück, bestaunt die mächtigen Tuff-Statuen auf den Osterinseln. Schließlich lässt er Kurs auf Kap Horn setzen, bevor er im Juli 1775 wieder in England einläuft. Auch Cooks zweite bahnbrechende Entdeckerfahrt hat 3 Jahre gedauert. Von den über 100 Mann Besatzung kehren nur 4 nicht zurück. Wieder ist kein einziger an Skorbut gestorben. Die Admiralität erhebt Cook gleich nach seiner Rückkehr in den Rang eines Captain und die Royal Society nimmt ihn als Mitglied auf. Überraschenderweise sind es nicht Cooks Leistungen als Entdecker, sondern seine Erkenntnisse über die Verhütung von Skorbut, die dem Bauernsohn mit ein wenig Volksschulbildung diese große Ehre zuteilwerden lassen. Während Cook einen gut dotierten Posten in einem Marinehospital antritt, will die Admiralität der Royal Navy endlich ein anderes Problem lösen, an dem seit der Entdeckung Amerikas immer wieder große Seefahrer gescheitert sind. Die legendäre Nordwestpassage, die es möglich macht, den amerikanischen Kontinent im Norden zu umfahren. Da Cook erst seit kurzem wieder im Lande ist, denkt zunächst niemand an ihn als Leiter der Expedition. Doch der Captain wäre nicht der leidenschaftliche Entdecker, würde er sich nicht sofort andienen, als er von den Plänen erfährt. So sticht er bereits im Juni des Jahres 1776 wieder in See. Konkretes Ziel von Cooks dritter Reise ist es, die Nordwestküste Amerikas zu erkunden, um die Einfahrt der Nordwestpassage zu finden. Auf seinem Weg stößt er auch diesmal auf bis dato unbekannte Inseln. Noch bevor er Amerikas Küste erreicht, ragt steil eine vor ihm liegende Inselgruppe in die Höhe, gekrönt von mächtigen Vulkanen. Cook hat Hawaii entdeckt. Die am Ende zwar erfolglose Suche nach der Nordwestpassage führt Cook bis nach Alaska und in die Beringstraße, jene Meerenge, die Amerika und Asien trennt. Bei klarem Wetter sind sogar die Ausläufer beider Kontinente gleichzeitig zu sehen. Kurz nachdem die Resolution den nördlichen Polarkreis überschritten hat, macht das immer dichter werdende Packeis ein Weiterkommen unmöglich. Schließlich nimmt Cook nach ziemlich genau einem Jahr erneut Kurs auf Hawaii. Dort gelingt es, freundschaftliche Beziehungen mit den Einheimischen herzustellen, und nachdem die Vorräte aufgestockt sind, will Cook zügig einen neuen Vorstoß nach Norden wagen. Unmittelbar nach der Abreise von Hawaii jedoch beschädigt ein Sturm die Resolution so schwer, dass die Engländer umkehren müssen. Wieder auf Hawaii kommt es zu Streitigkeiten zwischen den Europäern und den Einheimischen. Als ein Beiboot gestohlen wird, will Cook Geiseln nehmen, um die Rückgabe zu erzwingen. Am Strand von Kealakelua kommt es zu Handgreiflichkeiten. Cook gibt mit seiner Flinte zwei Warnschüsse ab. Da passiert es. Ein Einheimischer sticht Cook mit einem Dolch von hinten nieder. Der Captain sinkt zu Boden. Sein Gesicht fällt in das im Takt der Wellen ans Ufer klatschende Wasser. Es ist der 14. Februar des Jahres 1779. Als die Seeleute begreifen, dass Cook tot ist, ziehen sie sich eilends auf die Schiffe zurück. Nach zähen Verhandlungen erhalten sie einige Tage später seinen zerstückelten Leichnam ausgehändigt und übergeben ihn dem Meer. Mehr als ein halbes Jahr vergeht, bis die Nachricht von Cooks Tod in London eintrifft. England trauert um seinen großen Seefahrer und Entdecker. Als Cook zu seiner ersten großen Reise aufbrach, war die Erde gerade einmal zu zwei Dritteln kartiert. Vor allem die unendlichen Weiten des Pazifischen Ozeans waren für die Seefahrer jener Zeit unbekanntes Gebiet. Es ist Cooks Verdienst. Mit seinen drei Reisen, mit seinen unermüdlichen Kartierungsarbeiten, so viele weiße Flecken wie kein anderer vor und nach ihm von den Seekarten getilgt zu haben. Katharina die Große, 1729 bis 1796. Hoch lebe Katharina, unser Mütterchen, sie lebe hoch, hoch. Als diese Jubelrufe durch Moskau schallen, fühlt sich das Volk befreit. Befreit von einem Zaren, an dessen Verstand selbst der ungebildetste Untertan zweifeln musste. Peter III. Hatte mit seinem Land gespielt wie mit einem Marionettentheater. Alle Hoffnung der Russen liegt nun auf den Schultern von Katharina, seiner Frau. Als Prinzessin Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst am 2. Mai 1729 in Stettin zur Welt kommt, ahnt niemand, welche Bedeutung das kleine Mädchen einst für die Weltgeschichte haben sollte. Ihre Eltern, Fürstin Johanna Elisabeth von Holstein-Gottorp und Fürst Christian August von Anhalt-Zerbst, sind enttäuscht darüber, dass sie keinen Sohn bekommen haben. Bei jeder Gelegenheit lassen sie die kleine Prinzessin spüren, dass sie eigentlich unerwünscht ist. Um den Makel des falschen Geschlechts wettzumachen und wenigstens ab und zu einen Hauch des Wohlwollens auf sich zu ziehen, lernt das kleine Mädchen eifrig. Sie erweist sich als hochintelligent und fleißig. Schon im Kindesalter verfügt sie über eine hervorragende Argumentationsgabe, mit der sie ihre Lehrer reihenweise in die Flucht schlägt. Körperlich ist es um die kleine Prinzessin nicht gut bestellt. Zum einen ist sie kein hübsches Mädchen, zum anderen ist sie oft kränklich und geschwächt, was ihr die Eltern immer wieder zum Vorwurf machen. Erst im Laufe der Pubertät sollte sich dies ändern. »1741 besteigt in Russland Elisabeth Petrowna den Zarenthron. Die neue Regentin des Großreichs ist kinderlos und macht sich deshalb schon bald auf die Suche nach einem passenden Nachfolger, den sie in ihrem Sinne am russischen Zarenhof erziehen lassen will. Elisabeths Wahl fällt auf ihren Neffen, Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorp, den sie bereits 1742 nach Russland kommen lässt. Der Junge, dem Elisabeth den russischen Namen Pjotr Fjodorowitsch gibt, ist damals gerade 15 Jahre alt. Schnell zeigt sich, dass die Entscheidung der Zarin falsch war. Pjotr, zu Deutsch Peter, hat einen seltsamen Charakter. Von seiner Mutter als Kleinkind sehr verweichlicht, kommt er mit 7 Jahren in eine Militärakademie. Die Strenge und Disziplin, die dort herrschen, verschüchtern den sensiblen Jungen. Ab seinem 11. Lebensjahr übernimmt ein Hauslehrer die Erziehung und Ausbildung. Doch dadurch wird die Situation nur noch schlimmer. Der Lehrer, ein strenger Lutheraner, nimmt Peter so sehr in die Pflicht, dass dieser Angstneurosen entwickelt, die ihn Zeit seines Lebens quälen. Elisabeth ist entsetzt über die seltsamen Verhaltensweisen, die ihr Neffe an den Tag legt. Davon abgesehen, dass er ihr sehr ungebildet erscheint, zieht er sich häufig völlig in sich selbst zurück, lebt in einer Traumwelt und verbringt seine Zeit am liebsten mit kindischen Spielereien. Auch schizophrene Anwandlungen beobachtet die Zarin bisweilen. Auffällig ist darüber hinaus Peters übermäßiger Alkoholkonsum. Immer wieder gibt er sich ausufernden Exzessen hin, nach denen er tagelang kaum ansprechbar ist. Elisabeth ist verzweifelt. Nur die Ehe mit einer intelligenten Frau kann Russland jetzt noch vor einer Katastrophe bewahren. Als Gattin des künftigen Zaren wählt sie deshalb Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst. Im Januar 1744, die Prinzessin ist 14 Jahre alt, geht im Hause Anhalt-Zerbst eine Depesche der russischen Zarin ein. Sophie Friederike Auguste soll umgehend zusammen mit ihrer Mutter nach Moskau kommen. Die Eltern zögern. Russland gilt in jenen Tagen als primitives, unstetes und gefährliches Land. Doch dem Wunsch der Zarin kann man sich kaum widersetzen. Und so machen sich Mutter und Tochter am 19. Januar 1744 auf die beschwerliche Reise. 3 Wochen später, am 9. Februar, erreichen sie die russische Hauptstadt. Elisabeth ist sofort sehr angetan von den guten Umgangsformen und der hervorragenden Bildung der deutschen Prinzessin. Sie fühlt sich in ihrem Entschluss bestärkt, Sophie Friederike Auguste zu Peters Frau zu machen. Als das Brautpaar in Moskau aufeinander trifft, ist die Prinzessin überrascht. Sie hatte Peter bereits einige Jahre zuvor kennengelernt und ihn als wohlerzogen, höflich und gut aussehend in Erinnerung behalten. Der junge Mann, der ihr nun gegenübertritt, kommt ihr verschlagen und seltsam vor. Insbesondere seine deutschen Umgangsformen und sein starker deutscher Akzent fallen Sophie negativ auf. Sie merkt schnell, dass Peter sich damit bei den Russen keine Freunde macht. Als er ihr dann auch noch erzählt, er fühle sich als Lutheraner und nicht dem russisch-orthodoxen Glauben zugehörig, ist Sophie vollständig verwirrt. Für sie ist es selbstverständlich, dass der zukünftige Zar den Glauben seiner Landsleute lebt. Im Vergleich zu Peter findet sich Sophie schnell in ihrer neuen Rolle zurecht. Sie lernt innerhalb kürzester Zeit die russische Sprache und tritt bereits am 28. Juni 1744 der russisch-orthodoxen Kirche bei. Von Zarin Elisabeth erhält sie den Namen Jekaterina Alexejewna und wird zur Großfürstin ernannt. Schon einen Tag später findet die feierliche Verlobung von Peter und Katharina in der großen Kathedrale von Uspenski-Sobor statt. Die Russen sind angetan von der Frömmigkeit, mit der Katharina dem Festgottesdienst beiwohnt. Und auch Peter findet Gefallen an seiner Verlobten. 14 Monate später, am 21. August 1745, findet in St. Petersburg die Trauung statt. Das Volk jubelt und Zarin Elisabeth schaut wohlwollend auf das junge Paar, das eines Tages ihre Nachfolge antreten soll. Doch die Ehe steht unter keinem guten Stern. Während die 16-jährige Katharina sehr wissbegierig ist und sich intensiv auf die bevorstehende Rolle als Herrscherin vorbereitet, spielt der 17-jährige Peter am liebsten mit Puppen, Marionetten und Zinnsoldaten. Ernsthaftigkeit und Ehrgeiz fehlen ihm völlig. Als er bemerkt, dass ihm seine Gattin haushoch überlegen ist, wendet er sich von ihr ab. Sein Bett teilt er künftig mit Mätressen, die ihn anhimmeln und vergöttern. Katharina lässt er links liegen. In ihrer Einsamkeit beginnt die junge Großfürstin, die Schriften bedeutender Philosophen wie Montesquieu und Voltaire zu studieren. Sie begeistert sich für die Ideen der Aufklärung und denkt über Politik, Ethik und intensiv über Fragen der Staatsführung nach. »1752 lässt sich die vereinsamte Katharina mit ihrem gut aussehenden Kammerdiener Sergei Saltykov ein. Am Hof ist es ein offenes Geheimnis, dass das Großfürstenpaar in getrennten Betten nächtigt. Umso mehr brodelt es in der Gerüchteküche, als die 24-jährige Katharina 1754 einen Sohn zur Welt bringt, obwohl es auf der Hand liegt, dass nicht Peter, sondern Sergei Saltykov der Vater des Kindes ist, erkennt Zarin Elisabeth den Jungen als legitimen Nachfolger an und übernimmt dessen Erziehung. Schon ein Jahr später, 1755, geht Katharina erneut eine außereheliche Beziehung ein. Diesmal erobert der Pole Stanisław Poniatowski ihr Herz. Auch von ihm bekommt sie ein Kind, das aber nur einige Monate alt werden sollte. Als Zarin Elisabeth Petrowna am 5. Januar 1762 nach langer Krankheit stirbt, besteigt Peter zum Unmut seiner Untertanen den russischen Thron. Wie ein dummer Junge regiert der neue Zar sein Land. Nach Lust und Laune beginnt er Kriege, ohne sich über die Konsequenzen im Klaren zu sein. Die Armee ist entsetzt. Und auch der Klerus, dem er immer wieder zu verstehen gibt, dass er sich nach wie vor als Lutheraner fühlt, sieht in dem neuen Regenten eine Gefahr. Vor Elisabeths Tod hatte niemand gewagt, Peter öffentlich in Frage zu stellen. Doch nun sind sich seine Gegner einig. Der Zar muss weg. Katharina soll neue Herrscherin über Russland werden. Kurzerhand wird ein Staatsstreich angezettelt und Peter in die Verbannung abgeschoben, wo er einige Zeit später unter mysteriösen Umständen stirbt. Katharina nutzt ihre Chance. Unmittelbar nach den Krönungsfeierlichkeiten 1762 stürzt sie sich in die Arbeit. 15 Stunden täglich wälzt sie Akten, kontrolliert die Korrespondenz ihrer Diplomaten und führt Verhandlungen mit ausländischen Gesandten. Ihre guten Sprachkenntnisse sind dabei äußerst hilfreich. Um keinem Fremden vertrauen zu müssen, übernimmt sie die Aufgaben des Kriegs-, Finanz-, Innen- und Außenministers. Gleichzeitig pflegt sie umfassende Brieffreundschaften mit Voltaire, Diderot und Friedrich Melchior Grimm. Getrieben von den Ideen der Aufklärung träumt sie davon, ein Russland der Freiheit, des Fortschritts und des allgemeinen Wohlstands zu schaffen. Sie gründet Volksschulen und lässt Krankenhäuser und Obdachlosenasyle einrichten. Gleichzeitig lockt sie deutsche Bauern nach Russland, denen sie Religionsfreiheit, Steuerfreiheit und freie Verfügungsgewalt über ihr Land verspricht. Die Landwirtschaft beginnt zu blühen. Doch trotz dieser Erfolge ist es Katharina völlig klar, dass sie ihr umfassendes Reformvorhaben nicht ohne Unterstützung ihres Volkes realisieren kann. 1767 beruft sie deshalb die sogenannte Große Kommission ein. Bestehend aus Adel, Klerus, Handwerkern, Bauern und Kosaken soll dieses 500 Mann starke Gremium über die Pläne der Zaren beraten. Mehr als 200 Sitzungen finden statt, ehe sich die Kommission ein Jahr nach ihrer Gründung ergebnislos auflöst. Obwohl sie ihr Ziel nicht erreicht hat, ist die Zarin mit dem Ergebnis zufrieden. Nie hätte sie so viel über ihr Volk erfahren können wie bei den Sitzungen mit diesen Männern. Da jeder Stand seine Probleme, Sorgen, Nöte und Wünsche geäußert hatte, ist es Katharina nun möglich, ihre euphorischen Reformpläne in ein realistisches Licht zu rücken. Aber waren wirklich alle Stände zu Wort gekommen? Und sollte es in Zukunft allen Menschen in ihrem Reich besser gehen? Gewiss nicht, denn ein Großteil ihrer Bevölkerung wird von der Zarin gar nicht als Menschen betrachtet, die Leibeigenen. Wie Sklaven verschenkt sie die Ärmsten der Armen für Kriegs- oder Liebesdienste an Generäle und Minister sowie an in- und ausländische Honoratioren. Sie lässt Familien auseinanderreißen und Frauen und Kinder verschleppen. Unrecht empfindet sie dabei nicht. In der Unterschicht beginnt es zu brodeln. Diese Situation macht sich Emelian Pugatschow zunutze. Innerhalb kürzester Zeit kann er eine brandschatzende Horde zusammenziehen, die weite Teile Russlands verwüstet. Katharina kann kaum glauben, was in ihrem Land vor sich geht. Sie, die liebende Mutter der Nation, die für alle Russen nur das Beste will, soll die Ursache für diesen Aufstand sein? Energisch setzt sie ihr Militär gegen die Aufständischen in Bewegung und nach einigen Monaten ist der Spuk vorbei. Pugatschow wird in einem Käfig nach Moskau gebracht und auf Geheiß der Zarin öffentlich hingerichtet. Zunächst geköpft und dann gevierteilt. Doch während der Aufstände ist sie außenpolitisch ebenfalls stark gefordert. Von 1768 bis 1774 tobt der russisch-türkische Krieg. Aber auch aus ihm geht Katharina als Siegerin hervor. Den Russen gelingt es, einen Zugang zum Schwarzen Meer zu erobern und weite Küstengebiete einzunehmen. Gleichzeitig profitiert die Zarin in diesen Jahren auch von ihrem Einfluss, den sie bei der Neubesetzung des polnischen Königsthrons geltend gemacht hatte. Nachdem August III. Von Polen verstorben war, hiefte Katharina Stanisław Poniatowski, einen ihrer ehemaligen Liebhaber, auf den polnischen Thron. Was Poniatowski zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen kann, er geht als unglückseligster Herrscher aller Zeiten in die Geschichte ein. In drei Schritten teilen Preußen, Österreich und Russland Polen unter sich auf. Poniatowski hat diesen Mächten nichts entgegenzusetzen. Katharina vergrößert ihr Reich um 1 Million Quadratkilometer Fläche und ihr Volk um 6 Millionen Menschen. Aber auch auf dem sogenannten diplomatischen Parkett kann Katharina große Erfolge verbuchen. 1779 ist es ihrer Vermittlerrolle zu verdanken, dass es beim Frieden von Teschen zwischen Preußen und Österreich zum Ende des Bayerischen Erbfolgekrieges kommt. In der Geschichte Russlands ein Meilenstein, denn nun gilt das noch zu Zeiten von Katharinas Eltern als primitiv und unstet verschriene Land als gleichwertige Großmacht innerhalb Europas. Russische Gesandte nehmen von Stund an Katharinas Interessen an allen europäischen Höfen wahr. Vom Erfolg getragen, widmet sich Katharina in den kommenden Jahren gerne den schönen Künsten. Sie reist zwischen Moskau und Petersburg hin und her, beaufsichtigt den Bau von Kunstakademien, Bibliotheken und Schulen und unterstützt junge Künstler. Sie lässt sich Mütterchen nennen und umgibt sich gerne mit dem Habitus der Treusorgenden. Ihrem eigenen Sohn Paul gegenüber ist sie jedoch kalt und hartherzig. Sie fürchtet den Thronfolger, denn schließlich war er von Zarin Elisabeth als rechtmäßiger Erbe des Throns anerkannt worden und kann jederzeit seine Rechte einfordern. Doch Paul denkt gar nicht daran, sich gegen Katharina aufzulehnen. Er lebt mit seiner Frau zurückgezogen vom höfischen Prunk in Eintracht und wehrt sich selbst dann nicht gegen seine Mutter, als diese seine beiden Söhne an sich reißt, um deren Erziehung zu übernehmen. Ihr Enkelsohn Alexander soll einst ihr Nachfolger werden. Keinen größeren Wunsch hat die inzwischen alt und gebrechlich gewordene Zarin, als Alexanders Krönung noch zu erleben. Doch dieser Triumph ist ihr nicht mehr vergönnt. Ohne die Nachfolge in ihrem Sinne regeln zu können, stirbt sie im Alter von 67 Jahren am 17. November 1796 in Zarskoje Selo, südlich von Petersburg. Das Reich, das sie hinterlässt, ist unter ihrer Regentschaft enorm gewachsen. Sowohl durch die hinzugewonnene Fläche als auch im öffentlichen Ansehen unter den anderen Königshäusern Europas. George Washington, 1732 bis 1799. Es ist der 4. Februar 1789. Seit Tagen beraten Wahlmänner in Nordamerika, wer der erste Präsident ihres Landes werden soll. Die Abstimmung soll der krönende Abschluss eines jahrelangen Ringens werden. Nach einem blutigen Freiheitskrieg haben die Kolonien in Nordamerika die englische Herrschaft abgeschüttelt und sich für unabhängig erklärt. Als Vereinigte Staaten von Amerika wollen sie eine neue Gesellschaft gründen, ohne Könige, mit gewählten Volksvertretern und einem Präsidenten, der nur für eine genau festgelegte Amtszeit die Regierung leiten darf. Beim Treffen der Wahlmänner aus den 13 Bundesstaaten, die bei der Gründung des Landes schon bestehen, ist man sich bald einig. George Washington soll der erste Präsident werden. Die Abstimmung ist schnell vorüber. Der Kandidat wird einstimmig angenommen. Das erste und einzige Mal in der Geschichte der USA sind sich die Wahlmänner so einig. Sie rühmen die politischen und militärischen Verdienste Washingtons, die als über jeden Zweifel erhaben gelten. Wenige Wochen später wird der neue Regierungschef öffentlich vereidigt. Mit gemischten Gefühlen macht sich George Washington von seiner Plantage im Staat Virginia auf den Weg nach New York. Um 10 Uhr sagte ich Mount Vernon, dem Privatleben und dem häuslichen Glück lebewohl, und machte mich mit den ängstlichsten und schmerzlichsten Gefühlen auf den Weg, beschreibt er diesen Moment später. Die Zeremonie findet vor einer großen, jubelnden Menschenmenge statt. Um den neuen Präsidenten möglichst gut zu präsentieren, hat man den Balkon der Federal Hall in New York ausgewählt. Die Zeitungen überschlagen sich fast vor Begeisterung und Patriotismus. Jedes Detail wird überschwänglich gefeiert. Selbst die Tatsache, dass der erste Präsident des Landes nur Kleidung aus amerikanischen Manufakturen trägt, wird gelobt. Dabei verweisen die Blätter stolz darauf, dass die Garderobe Made in USA so schön und schick sei, dass sie jedem Vergleich mit der höchsten europäischen Designerkunst standhalten könne. Als George Washington im Februar 1732 in der englischen Kolonie Virginia geboren wird, ist sein Weg in die Oberschicht vorgezeichnet. Sein Vater, Augustine Washington, besitzt die Plantage Wakefield, die unter anderem Tabak produziert. Zu dieser Zeit sind die Großgrundbesitzer die absolute Elite in den nordamerikanischen Kolonien. Industrie gibt es dort nicht. Geld wird vor allem in der Landwirtschaft verdient. Durch die Kolonien zieht sich ein Band von Plantagen, die englisch- und deutschstämmigen Gutsherren gehören. Die eigentliche Arbeit wird von schwarzen Sklaven aus Afrika erledigt, die Jahr für Jahr zu Tausenden über den Atlantik gebracht werden. Die Sklavenschiffe sind überfüllt, auf den Decks sind die Gefangenen wochenlang auf engstem Raum aneinander gekettet, die Zustände an Bord spotten jeder Beschreibung. Viele Sklaven überleben die unmenschliche Überfahrt nicht. Dennoch haben die Landwirte in Nordamerika kein moralisches Problem mit der Sklaverei. Die Schwarzen gelten als minderwertige Menschen. Auch George Washington macht sich Zeit seines Lebens keine großen Gedanken darüber, dass die Sklavenhaltung den Prinzipien der Verfassung widerspricht, die er später auf den Weg bringen wird. Sein erstes Geld verdient sich Washington mit 17 Jahren als Landvermesser. Im Auftrag der Regierung ist er im Shenandoah-Tal an der Westgrenze der englischen Kolonien unterwegs. Dort wird ihm das erste Mal bewusst, wie groß und weit das Land in Nordamerika ist. Von den Berggipfeln der Appalachen aus sieht er bis zum Horizont scheinbar endlose Eichenwälder, die einen unerschöpflichen Vorrat an Holz bieten. Holz ist ein wichtiger Rohstoff, denn die englische Marine benötigt riesige Mengen für ihre Flotte. Hier sieht Washington auch seine finanzielle Zukunft. Er ist fest davon überzeugt, dass Landbesitz das wichtigste Gut für einen echten Gentleman ist. Mit einem Leben in der Stadt und klassischer Bildung kann er weniger anfangen. Schon mit 15 Jahren hatte er die Provinzschule verlassen, auf der er sich vor allem mit Mathematik und Geographie beschäftigt hatte. Seine Lehrer lobten besonders, dass der junge George sehr logisch denken und komplizierte Zusammenhänge schnell erfassen und gut darstellen kann. Eine Fähigkeit, die ihm später noch sehr zugute kommen sollte. 1754, George Washington ist gerade 22 Jahre alt, wird aus dem Landvermesser ein Offizier. In Nordamerika deutet vieles auf einen Krieg hin. Die Ostküste ist in französische und englische Kolonien aufgeteilt. Jetzt geht es darum, die Vorherrschaft zu erringen und den Einfluss nach Westen auszudehnen. George Washington schließt sich der Miliz von Virginia an, die der englischen Krone untersteht. Als Major baut er Forts an der Grenze und erlebt erste Gefechte mit französischen Truppen, die in das Flusstal des Ohio eindringen. In blutigen Auseinandersetzungen setzen beide Seiten verbündete Indianerstämme ein, die verbissen mitkämpfen. Der Schriftsteller James Fenimore Cooper schildert später in Romanen wie Lederstrumpf oder Der letzte Mohikaner die Grausamkeiten dieses Krieges. George Washington lernt die Stärken und Schwächen der amerikanischen Soldaten kennen, die hier unter der Flagge des englischen Königs marschieren. Er lobt die Tapferkeit der Milizionäre, beklagt aber, dass sie sich nur sehr ungern dem militärischen Drill unterwerfen und oft lieber feiern und trinken, als zu exerzieren oder zu kämpfen. Washington greift eisern durch, schickt seine Truppen auf Gewaltmärsche und bekämpft die mit dem französischen Feind verbündeten Indianer gnadenlos. Unmittelbare Ziele sind die völlige Zerstörung und Verwüstung ihrer Siedlungen, heißt es in einem Brief. Besonders wichtig wird es sein, ihre Feldfrüchte in der Erde zu vernichten und die Felder unbestellbar zu machen. George Washington ist erfolgreich, wird zum Oberst befördert und stellt das erste Regiment Virginias auf, das keine leicht bewaffnete Miliz ist, sondern eine reguläre, kampfstarke Einheit der Armee. Am Ende ist er Oberbefehlshaber für Virginia und verteidigt die Grenzen der Kolonie gegen die vordringenden Franzosen. Das Schicksal meint es oft gut mit ihm. In Gefechten werden gleich mehrere seiner Pferde erschossen, Kugeln streifen seine Uniform, doch er selbst bleibt unverwundet und deutet sein Glück als Zeichen der Vorsehung. Weniger erfolgreich ist George Washington in der Liebe. Schon als junger Mann ist er nach dem Tod seines Vaters verantwortlich für das neue Landgut der Familie Mount Vernon. Er bewundert die Tochter des Nachbarn, Sally Fairfax, die Erbin riesiger Ländereien ist, und er verliebt sich in sie. Doch Sally ist bereits verheiratet. Zwischen den beiden beginnt eine platonische Liebesbeziehung, die jahrelang anhält. Sally unterrichtet George in Philosophie und Literatur. Sie unternehmen lange Spaziergänge zusammen und verbringen auch sonst viel Zeit miteinander. Als Washington jedoch erkennen muss, dass er seine Herzensdame nie für sich haben wird, sucht er sich eine andere Braut. Als nüchterner Stratege wählt er eine der reichsten Frauen der Kolonie, Martha Dandridge Custis. Die 26-jährige Witwe ist zwar alles andere als eine Schönheit, aber sie ist sehr freundlich und sie bringt ein riesiges Vermögen und große Ländereien mit in die Ehe. Für Washington der alles entscheidende Punkt. Also heiratet er Martha. Sie bringt zwei Kinder aus ihrer ersten Ehe mit in die Beziehung, doch für Washington ist es selbstverständlich, dass er die beiden adoptiert. Eine kluge Entscheidung, denn er selbst bleibt Zeit seines Lebens ohne eigenen Nachwuchs. Mit seiner Jugendliebe Sally pflegt er noch viele Jahre einen engen Briefkontakt. wird George Washington Abgeordneter im Kontinentalkongress, der politischen Vertretung der englischen Kolonien in Nordamerika. Zu diesem Zeitpunkt ist er einer der reichsten und angesehensten Männer Virginias. Doch erst jetzt beginnt die wirklich aufregende Zeit seines Lebens. Denn die Stimmung in den Kolonien gärt. König Georg III. Von England braucht Geld. Kriege in Europa und Nordamerika haben die Staatskasse nahezu aufgezehrt. Dazu kommen die hohen Kosten für die Marine. Die Regierung reagiert mit Steuererhöhungen. Die Siedler in Amerika sind empört. Sie sollen immer mehr Geld an einen König in Übersee bezahlen, doch bei der Regierung haben sie kaum etwas mitzureden. Englische Gouverneure bestimmen ihr Schicksal. Der Unmut wird immer lauter, bis er schließlich in Gewalt umschlägt. Es kommt zum Krieg, in dem die Siedler in den Kolonien für ihre Unabhängigkeit kämpfen. In aller Eile werden Truppen aufgestellt. Zum Oberbefehlshaber ernennen die Abgeordneten des Kontinentalkongresses den erfahrensten Militär unter ihnen, George Washington. Der nimmt am 15. Juni 1775 den Posten an, hat aber auch Bedenken. In einem Brief an seine Frau schreibt er: »Du darfst mir glauben, dass ich diesen Auftrag nicht gesucht, sondern alles in meiner Macht Stehende getan habe, um ihm zu entgehen. Nicht nur aus mangelnder Bereitschaft, dich und die Familie zu verlassen, sondern auch aus dem Bewusstsein heraus, dass dies eine Aufgabe ist, die meine Fähigkeiten übersteigt. Da es aber eine Art Schicksal ist, das mir diesen Dienst in den Weg gelegt hat, hoffe ich, dass seine Erfüllung durch mich zu einem guten Zweck gereichen wird. Es war ganz unmöglich, die Aufgabe abzulehnen, ohne mich Vorwürfen auszusetzen, die mir zur Unehre gereicht und meine Freunde verletzt hätten.« Zunächst sind die Soldaten Washingtons nicht aufzuhalten. Ihre Begeisterung treibt sie voran und sie erobern innerhalb weniger Wochen wichtige Städte, wie zum Beispiel Boston. Doch dann reagiert England. Weil das Land selbst nur ein kleines Heer hat, kauft es ganze Regimenter bei deutschen Fürsten ein. Vor allem die hessischen Soldaten sind wegen ihrer Disziplin und Härte bei den Amerikanern gefürchtet. In blutigen Schlachten rücken sie wie eine gut geölte Maschine vor und schlagen die amerikanische Kolonialarmee regelmäßig in die Flucht. Washington ist kurz davor zu verzweifeln. Unter seinem Kommando stehen vor allem Bauern, die den Militärdienst als kurzfristige Aufgabe sehen. Viele von ihnen wollen Urlaub, um auf den heimischen Feldern zu säen oder zu ernten. Wenn ihre Offiziere das nicht genehmigen, desertieren sie. Andere Soldaten verweigern den Drill, sind schlecht ausgebildet und nur spärlich bewaffnet. Oft müssen sie warten, bis Kameraden fallen, um ihnen das Gewehr aus den toten Händen zu nehmen. Das Blatt wendet sich erst, als Frankreich den Amerikanern zu Hilfe kommt. Paris will verhindern, dass England die weltweite Machtbalance stört und Herr über ganz Nordamerika wird. Die Franzosen liefern Waffen, Munition und erfahrene Offiziere, die ihre amerikanischen Kollegen beraten. Die Strategie geht auf. Nach und nach erobert George Washington wichtige Landstriche und gewinnt selbst offene Schlachten gegen die zuvor fast unbesiegbaren englischen Heere. Das entscheidende Gefecht findet 1781 in der Nähe von Yorktown statt. Gemeinsam mit französischen Truppen treiben die Amerikaner die englischen Soldaten in die Enge. Der königliche Oberbefehlshaber General Cornwallis kapituliert. Die Begeisterung kennt kaum noch Grenzen, als zwei Jahre später die Unabhängigkeit der jungen Nation zementiert wird. Im Vertrag von Paris erkennt der britische König die Vereinigten Staaten von Amerika an. Danach geht es darum, die Zukunft des Landes zu ordnen. Jahrelang verhandeln Abgeordnete aus den früheren Kolonien, die sich jetzt Bundesstaaten nennen, bis im Jahr 1787 eine Verfassung steht. Als Präsident der Versammlung lenkt George Washington die Autoren in eine Richtung, die ihm angemessen erscheint. So sucht er Kompromisse, etwa in der Frage, ob die Zentralregierung oder die einzelnen Staaten mehr Rechte erhalten. Manche dieser Kompromisse werden später als dunkle Flecken gedeutet. So einigt man sich hinter den Kulissen darauf, dass die Plantagenbesitzer ihre Sklaven behalten dürfen. Dieses Abkommen sorgt in den folgenden Jahrzehnten für viel Streit und ist ein Grundstein für den späteren Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd. Insgesamt jedoch gilt die Verfassung als großer Wurf. Sie legt fest, dass die Menschen künftig nicht mehr der Willkür eines Königs unterworfen sind, sondern frei und demokratisch über ihr Schicksal entscheiden können. Als sich die Wahlmänner einstimmig auf George Washington als den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika einigen, ist er auf dem Höhepunkt seiner Macht. Seine Frau Martha wird die erste First Lady und ist eine gute Gastgeberin. Sie organisiert Veranstaltungen mit wichtigen Würdenträgern und lädt jede Woche zur großen Abendrunde ein, bei der gegessen, diskutiert und getanzt wird. Die Regierung zieht zunächst von New York nach Philadelphia um. Bald wird aber eine neue Hauptstadt gesucht. George Washington macht wieder einmal seinen Einfluss geltend. In der Nähe seiner Plantage Mount Vernon soll aus dem Nichts eine neue Stadt gebaut werden. Mit kerzengeraden Straßen und Vierteln, die in Quadrate eingeteilt sind. Washington erlebt zwar ihren Bau nicht mehr, doch wenigstens wird die geplante Stadt noch zu seinen Lebzeiten nach ihm benannt. Am 14. Dezember 1799 stirbt er, vermutlich an einer bakteriellen Infektion. Nach seinem Tod nimmt die Verehrung der Amerikaner für ihren ersten Präsidenten stetig zu. Straßen werden im ganzen Land nach ihm benannt. In der neuen Hauptstadt, die seinen Namen trägt, wird ihm zu Ehren ein riesiger Obelisk als Denkmal aufgestellt. Und als das Land nach und nach in Richtung Westen wächst, wird ein Bundesstaat an der Pazifikküste nach ihm benannt. Kein Politiker in der Geschichte der USA ist so unumstritten wie George Washington, der bis heute als Vater der amerikanischen Unabhängigkeit und der ersten demokratischen Verfassung gilt. Teil 13 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Johann Wolfgang von Goethe, Marie Antoinette, Wolfgang Amadeus Mozart und Maximilien de Robespierre. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD-Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Sprecher dieses Hörmagazins ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.